Wenn ich mit dir durchs Leben gehe, wird vieles nicht harmonisch sein. Denn für den Mut, den ich hier brauche, ist mein Vertrauen viel zu klein. Noch viel zu sehr bin ich verhaftet mit dem, was bei uns Menschen gilt. Noch viel zu schwer fällt mir das Beten, damit dein Geist mich ganz erfüllt. Und doch zeigst du mir wie ein Kompass die Richtung, die ich gehen muss. Auch wenn ich nicht im Eilzug reise, sondern nur zaghaft und zu Fuß. Und führt mich auch ein falscher Wille vom geraden Weg zur schiefen Bahn, so bleibst du trotzdem in der Stille der Anker, der mich retten kann. Wenn ich mit dir durchs Leben gehe, führt mich der Weg ins Himmelreich. Denn deine Liebe wird mir geben, was ich alleine nie erreich. Wenn ich auf deinen Geist nur baue, lässt du mich sicher nie allein, dass ich dir immer mehr vertraue, und ist mein Glaube.